versunken, es dunkelte. Und die beiden Frauen fuhren auf kürzestem Wege in den noblen Vorort Seidenheide, wo Casey Fidelitas eine tolle Villa besitzt. Swimmingpool und einem asphaltierten Rundkurs für Inlineskating. Casey wohnt dort allein, abgeschirmt von einer hohen Hecke und funktionierenden Alarmanlagen. Um 22.12 Uhr erreichte der Wagen das Grundstück. Heike, die sich auch heute wieder als Chauffeur betätigte, benutzte den elektronischen Toröffner. Der Wagen... kommen denn aus Leibeskräften entgegen, sodass dem nichts weiter übrig blieb, als scharf zu bremsen. Ach, was soll das? Seid ihr verrückt geworden?